allem Wissen, der Grundrechte lang. Und jeden ersten Mal, da weiß der letzte Strang. Wenn die Idioten wieder unser Stadt zerstört, gibst du noch deine Kraft, für die die Stiefel hört. Starker ist die Welt, marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kind, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Wir sind wie die Hosen, wir haben hier vieles Recht. Und auch in Hannover, das Chaos angesagt. Mit vielen neuen Jahr, sind Angst hier gefragt. Würden sie uns lassen, wir wissen, was wir tun. Weil wir die Schweine hassen, dann wär für immer los. Starker Fischtiefe marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kind, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Wir sind wie die Roten, ja dann geht ihnen schlecht. Dadurch die Gewalt, wo ich nur mal sieh, die machen wohl nicht halt. Doch es kommt der Tag, die werden vor uns stehen. Um ihr Leben betteln, doch es wird nicht verziehen. Starker Festival marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kind, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Wir sind die Idioten, der Rang geht ihnen schlecht. Starker Festival marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kind, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Wir sind die Idioten, der Rang geht.